Hindhead, den 12. April 1899. Verehrte Mrs. Patrick Campbell, wir bewohnen dieses Haus nur bis Mitte Mai. Kommen Sie also schnell. Mrs. Shaw wird sich sehr freuen, Sie zu sehen. Ich habe Ihre letzte Fotografie gesehen. Aber so schön sie ist, ich hätte sie lieber im Bett aufgenommen, während Sie die Worte sagen, das heißt die Vorsehung versuchen. Das war der schönste Moment der Aufführung. Ich hoffe, Sie können bald kommen. Ihr sehr ergebener Bernard Shaw. Kensington Square 33, im April 1899. Lieber Mr. Shaw, ich zittere davor, meine Fotografien anzuschauen. Das Zeitalter der Krähenfüße ist angebrochen. Gott helfe mir und allen Frauen. Ich fürchte, ich kann Ihre freundliche Einladung nicht annehmen. Eine Tournee in Amerika. 22 Wochen zu ebenso viel Dollars die Minute. Gott segne Sie für das Lächeln, zu dem Sie uns alle zwingen, und er verzeihe Ihnen jene literarischen Taktlosigkeiten, bei denen man sich förmlich krümmen muss. Ihre ergebene Beatrice Stella Campbell.